Kindertag. Wir lachten uns die Ärsche ab, wir tanzen, tranken Gerstensaft, als ich auf deine Ferse trat. Stand am Geldautomaten, wollte schnell ein bisschen Bares, dann fällt dir beim Warten etwas gelblich geratenes aus der Tasche, dachte mir, was soll die Masche? Ja, wahrscheinlich war die Lasche offen, doch ich war besoffen. Ich dachte wenig, doch dann sah ich den Besitzer, sagtest danke mit nem Grinsen, deine Augen waren wie Glitzer. Ich war nicht abgeneigt, dich zu fragen, hast du Zeit? Und bist du dazu bereit, was zu trinken, nur zu zweit? Es war leicht, du warst nice, sagtest nein, aber weil ich nicht locker ließ, bist du dann mit mir rein. Dann saßen wir so da in der Bar, mir gefiel, ganz egal, was sie sagte, einfach alles, denn sie hatte ihre Wahl, ob sie bleiben oder gehen soll. Keine Ahnung, ich war voll, doch sie war schon toll. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns. Ich erzählte ihr die Witze, die sie einfach hören sollte. Ob sie die auch hören wollte oder ob sie stören könnte, war mir nicht bewusst, doch sie hatte dazu Lust. Denn Humor ist ein Genuss, also warum nicht, es muss einfach sein. Gute Witze sind wie guter Wein, ein schmackhafter Macht, lachfreudiger Oldtime. Sie lachte, es machte mich irgendwie auch geil. Ich dachte, sie brachte mich um, doch sie war heil. Froh, dass ich gerade so mit dir reden konnte. Sie erzählte ihr, ihre Ex-Freunde waren im Bett ne Tonne. Charakter sei für sie auf jeden Fall ne Bombe. Und auf jeden Fall hätte ich mit diesem Teil gewonnen. Wow, welch ein Pluspunkt für mich, es war lustig. Und ich warnte vor, hey, jetzt küsse ich dich. Sagte noch vernünftig, sie müsse das nicht, doch das wünschte sie sich. Ich saß an ihrem Gesicht. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns. Sie hat sich gewundert, sagte, dass an ihr schon 100 Kerle punkten wollten. Doch für sie war ich ne andere Nummer. Und sie hatte Hunger, also zögerte ich nicht so lang. Bestellte für uns Hummer, was ein junger Mann wie ich ja kann. Sie bemerkte nicht, dass ich den Kellner kannte, worauf er die Rechnung in ihrer Gegenwart auch nicht nannte. Und dann sprachen wir davon, was man beruflich macht. Sie sagte, sie sei arbeitslos, ich hab da auch gelacht. Tja, mein Schatz, würdest du jetzt wissen, dass ich nur ein armer Schlucker bin? Ich sage drauf geschissen. Und sie wollte wissen, ob ich Englisch auch beherrsche. Listen, this is not important for my sexy Persian. Und ein Grinsen untermalte das Gespräch auf eine Basis, dass nicht nur die Augen funkelten. Nein, sie waren glasig, sie war nicht betrunken. Aber als ich einfach fragte, wollen wir ficken, weiß das, was sie mit ihren Augen ahnte. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns. Das mit uns verliert den sichersten Punkt. Denn du weißt ganz genau, es beginnt mit dem Lauf eines Countdowns.